Und schon mal im Voraus großen Dank an die Ludwigs-Initiative und unsere Referentin, Friede Müller. Ganz kurz vorweg, ich habe eine Liste vorbereitet. Wenn ihr Lust habt, euch für überkommende Veranstaltungen zu informieren, könnt ihr einfach auch die E-Mail-Adresse eintragen. Genau, Thema heute: Klassenkämpfe und Revolte, Mai 68 in Frankreich. Genau dazu ist auch ein Beitrag von Friede Müller erschienen in dem Buch Klassen und Kämpfe, auch ausgegeben mit der Jobfix-Initiative im Unrats Verlag 2006, falls irgendjemand sich das bestellen möchte, sehr interessant. Was uns besonders an dem Thema interessiert hat, war die Frage der sozialen Klasse in der damaligen Revolte und damit verbunden auch die Frage, welche Rolle soziale Klassen in den heutigen sozialen Kämpfen spielen. Aber ich glaube, darüber können wir halt nachher noch diskutieren, das ist auf jeden Fall genug Zeit dafür da. Und ich bitte euch auch, inhaltliche Fragen erst am Ende von dem Vortrag zu stellen. Noch eine kurze Anmerkung vorweg, der Vortrag wird aufgenommen für das Audioarchiv, also eine Blogspot-Seite, aber die Diskussion spielt da nicht mehr, also nur der Vortrag. Genau, das war es von mir. Vielen Dank, Hanna. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin zum ersten Mal im Jena und habe mich deshalb umso mehr gefreut, heute hier zu sein und bin überrascht, wie viele Leute hier sind. Oft sind wir bei der Schofix-Initiative auch nicht viel mehr, die kommen. Ja, ich spreche über Klassenkämpfe in Frankreich im Mai und Juni 68. Der Juni fällt immer so ein bisschen hinten runter, weil es um die Mai-Bewegung ging und Mai 68 ein feststehender Begriff geworden ist. Und die Gruppe, die mich eingeladen hat, legt besonderen Wert auf die Frage der Klassen und die Veränderung der Klassen. Darüber werde ich auch sprechen, weil meine These, eine meiner Thesen ist, dass im Mai 68 das gesamte Gefüge der Klassen, wie sie vorher bestanden haben, in Frankreich viel mehr vielleicht als damals in Westdeutschland, in Ostdeutschland war es nochmal anders, sich dadurch radikal verändert hat. In Frankreich war die Revolte des Jahres 68 am radikalsten, wenn auch nicht am blutigsten, wie in Mexiko zum Beispiel, und es blieb, vielleicht mit der Tschechoslowakei, eine Weile das einzige Land, in dem so etwas wie ein Machtvakuum, eine vorrevolutionäre Situation entstanden war. Eine Situation, die sich im Wesentlichen im Laufe der Ausweitung eines spontanen Generalstreiks herausbildete, des größten in der Geschichte des Landes, der vom 21. Mai bis in die ersten Junitage andauerte. Er folgte auf eine Barrikadennacht im Quartier Latin, einem Viertel im Zentrum von Paris, das damals von linken Studentinnen und ihrer Subkultur geprägt war. Heute sind da hauptsächlich Modeläden. Auf diese die ganze Nacht andauernden militanten Auseinandersetzungen erfolgte eine Solidarisierung zwischen Arbeiter- und Studentenbewegung, die die Ereignisse entscheidend radikalisierte. Der Mai 68 war die größte politische Massenbewegung der französischen Geschichte, der wichtigste Streik in der Geschichte der französischen Arbeiterbewegung und der einzige Aufstand in einem hochentwickelten westlichen Land nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der eine Situation der Doppelherrschaft eröffnet hatte. Es handelte sich dabei um einen Aufstand, der sowohl den Produktions- als auch den Reproduktionsbereich mit einschloss. Keine einzige Berufsgruppe, keine Region, keine Stadt konnten sich dem Generalstreik entziehen. Damit es dazu kommen konnte, bedurfte es gewisser Vorbedingungen, Lebensverhältnisse, in denen die Menschen ein subversives, antikapitalistisches Bewusstsein entwickeln und diesem zufolge handeln konnten. Ich werde diese Bedingungen schildern, werde dann vom Generalstreik erzählen und schließlich nach dem neuen fragen, das die soziale Bewegung artikulierte und das seinen Ausdruck auch in seinem veränderten Subjektbegriff fand. Am Ende ziehe ich eine Bilanz und stelle eine Interpretation der Ereignisse zur Diskussion. Der erste Teil, die Vorbedingungen. Wenn ich von Vorbedingungen spreche, möchte ich nicht behaupten, dass die Ereignisse einer bestimmten logischen Entwicklung gefolgt sind, die unvermeidbar gewesen wäre. Wie im Folgenden zu sehen sein wird, haben die Ereignisse eine Wucht und Eigendynamik besessen, die in keiner einzigen seiner möglichen Voraussetzungen enthalten war. In diesem Sinne hat der Mai 68 keine Ursprünge. Die Vorbedingungen des Mai 68 bewegen sich vor allem auf drei miteinander interagierenden Feldern. Der Rolle der Kommunistischen Partei Frankreichs, der KPF, dem Algerienkrieg und der Reform des Bildungssystems. Die französischen Bildungsinstitutionen erlebten 1968 einen kaum zu bewältigenden Ansturm. Dieser Ansturm hing mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, der Verlängerung der Schulzeit und dem Babyboom zusammen. Die Institution reagierte auf diesen Ansturm mit verschärften Selektionskriterien, was zu dem Ergebnis führte, dass damals 70-75% ihren Abschluss nicht schafften. Die Studentinnen, die zum großen Teil aus der unteren Mittelschicht kamen, entwickelten ein Bewusstsein ihres eigenen Unwohlseins als Bestandteil einer allgemeinen gesellschaftlichen Krise. Die zweite Vorbedingung war die Rolle der KPF. Die damalige Bedeutung dieser Partei als reale Oppositionspartei beruht auf einer starken Arbeiterinnenbewegung und ihrer Rolle im Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Sie nannte sich stolz die Partei der 75.000 Erschossenen. Die Stärke der KPF bedingte bis 1958 die Schwäche der linksradikalen Gruppen. Mit dem Algerienkrieg von 1954 bis 1962, die dritte Vorbedingung der Revolte, entwickelte sich eine von der KPF unabhängige Protestbewegung. Aufgrund der ambivalenten, inkonsequenten Haltung dieser Partei gegenüber der algerischen Befreiungsbewegung. Im Laufe der 60er Jahre deutete sich der Bruch einer ganzen Generation junger Leute mit der KPF an. Dies wurde vor allem an der Krise ihrer Studentenorganisation, der UEC, deutlich. Diese 1956 gegründete Tochterorganisation schloss sukzessive drei dissidente Fraktionen aus, aus denen eine radikale Linke entstand, die für den Mai 68 von entscheidender Bedeutung sind. Diesen drei Fraktionen, den Italienern wurde die eine genannt, die fühlten sich mit der italienischen kommunistischen Partei verbunden, die damals eurokommunistisch orientiert war, den Trotzkisten und den Maoisten. War eine Kritik des Stalinismus, eine Ablehnung der Bürokratie und eine weitergehende Solidarisierung mit den Revolutionären der Dritten Welt gemeinsam. In der Bundesrepublik entstanden die sogenannten K-Gruppen nach der Niederlage der Studentinnenbewegung als autoritäre Antwort auf das Scheitern einer antiautoritären Bewegung. In Frankreich bildeten sich linksradikale Organisationen keine Parteien, die sich zwar oberflächlich gesehen ähnlicher Tickets und Vaterfiguren bedienten wie Trotzki oder Mao, aber die eher ein Sammelbecken waren für die unterschiedlichsten dissidenten historischen Referenzen der Arbeiterbewegung vor ihrer Institutionalisierung. Diese ideologischen und historischen Versatzstücke mischten sich innerhalb dieser Gruppen in ziemlich unorthodoxer Art und Weise und wurden entsprechend den situativen Bedürfnissen modelliert. Die im April aus der USC, der Studentenorganisation der KPF, ausgeschlossenen Maoisten, fast alle Studentinnen von Louis Althusser, fanden die chinesische Kulturrevolution deshalb attraktiv, weil sie damals noch den Eindruck vermittelte, eine Revolte von der Basis gegen die Parteibürokratie gewesen zu sein. Die JCR, Jeunesse Communiste Révolutionnaire, besetzte das trotzkistische Ticket, bezeichnete sich aber auch als guevaristisch und spontaneistisch. Auf den Anarchismus beriefen sich alle ein bisschen, obgleich es eine alteingesessene anarchistische Organisation in Frankreich gab, die wie die KPF Mitgliederkarten verteilte, die Fédération Anarchiste. Der Einfluss der Situationisten geht auf ihre Rolle an der Universität Nanterre zurück, auf die Theorie der Gesellschaft des Spektakels und ihre Analyse des unglücklichen Studenten. Die mediale Personifizierung der Studentinnenbewegung durch Daniel Cohn-Bendit tat noch ein Übriges. Alain Touraine beschreibt diese neue Generation Linksradikaler so, ich zitiere, es waren die Kinder der Kriegsgeneration, diejenigen, die die Katastrophe und einige die Verfolgung erlebt haben. Die jüdischen Aktivisten waren bei den Maoisten und Trotzkisten sehr zahlreich vertreten. Sie waren die Kinder derjenigen, die das Land wieder aufgebaut hatten. Ein Wiederaufbau, dem die neue Generation natürlich kritisch gegenüberstand. Ich komme zum zweiten Teil, den Lebensverhältnissen der Akteure und den Rahmenbedingungen der politischen Auseinandersetzung. Die Solidarität mit Vietnam hatte durch einen antirhetorischen, antidogmatischen und solidarischen Gestus eine demokratische Organisation befördert, die auch einen neuen Typus von Aktivistinnen hervorbrachte. Aktionistisch orientiert und auf Gemeinsamkeiten bedacht, statt auf Differenzen zu beharren. Möglich wurde diese Solidaritätsbewegung der Komitee, durch die Solidaritätsbewegung der Komitees, die sich stetig mit der Polizei und faschistischen Gruppierungen herumschlagen mussten. Die Initialzündung der Studentinnenbewegung erfolgte am 22. März durch die Besetzung des Turmes der Universität von Nanterre. Durch 142 Studentinnen, die sich aus den gerade genannten Gruppen und aus Unorganisierten zusammensetzten und sich Bewegung des 22. März nannten. Diese Bewegung war ein klein wenig der Generalstab der Studentinnen und Schülerinnen der ersten Phase. Sie hatte kein Programm, keine einheitliche Ideologie, keine Hierarchie. Dies kam der Dynamik der Ereignisse außerordentlich zugute. Die libertäre Haltung der Bewegung beinhaltete vor allem drei Antipositionen: antiimperialistisch, antiautoritär, antibürokratisch. Versteht ihr mich gut auch hinten? Okay. Bis zum 13. Mai hatte die exemplarische Aktion, die direkte Konfrontation mit der Staatsmacht, eine entscheidende Rolle gespielt. Am 13. Mai wurden die Forderungen der Studentinnenbewegung erfüllt. Freilassung der im Kontext der Revolte Inhaftierten, Wiedereröffnung der Sorbonne und Abzug der Polizei aus dem Quartier Latin. In seinen Memoiren vermerkt der damalige Innenminister Fouché, dass keine andere Regierung den Forderungen der Studentinnenbewegung nachgegeben hätte, obgleich die Demonstrationen in anderen Ländern blutiger verlaufen seien als in Frankreich. Der am 13. Mai stattfindende Übergang von einer Studentin zu einer Massenbewegung war plötzlich und spontan. Die Mobilisierungen verzichteten auf Organisation und Programm und ermangelten einer politischen Konzeption. Die Initiative einer revolutionären Minderheit gegen die Staatsmacht hatte ohne Zwangsläufigkeit eine Krise der französischen Gesellschaft ausgelöst, die neue Verbindungen herstellte. Es handelte sich um die größte Mobilisierung in der Geschichte der französischen Arbeiterbewegung. Der Historiker Michael Winnock vergleicht die Mobilisierung der gesamten Gesellschaft mit der Pariser Kommune von 1871. Zitat: Keine Krise seit den 82 Tagen der Kommune hatte die Fähigkeit, derartig verschiedene Protestbewegungen zu synchronisieren, die symbolischen Werte der gesamten Gesellschaft aufzuhöhlen und sämtliche Institutionen, egal wie weit entfernt sie von den eigentlichen Machtzentren auch waren, zu erschüttern. Die in den Aktionskomitees organisierten revolutionären Studentinnen fühlten sich politisch und moralisch den streikenden jungen Arbeiterinnen viel näher als ihren rechten Kommilitonen oder Professoren. In beiden Fällen handelte es sich um Menschen, deren Lebenssituation sich schwierig gestaltete, obgleich sie einem hochentwickelten und potenziell reichen Land gehörten. Bereits ab dem 7. Mai demonstrierten tausende junge Arbeiterinnen mit den Studentinnen. Anfang Juni wurden diese Arbeiterinnen innerhalb der radikalen Linken sogar zur Mehrheit. Durch ihre Erweiterung veränderte die Bewegung ihren Charakter, auch wenn die Studentinnen es nicht schaffen sollten, ihre Radikalität auf die gesamte Bewegung zu übertragen. Die offensiven Streiks profitierten auch vom damaligen Wirtschaftswachstum, denn die Arbeitenden wehrten sich dagegen, in einem reichen Land zu leben, ohne jedoch an dem von ihm geschaffenen Reichtum beteiligt zu sein. Das wichtigste Ereignis des Mai 68 war zweifellos der Eintritt der Arbeiterbewegung in die Auseinandersetzung. Die zahlreichen Betriebsbesetzungen ermöglichten, die kapitalistisch organisierte Gesellschaft friedlich zu paralysieren. Der damalige Polizeipräfekt von Paris, Maurice Grimaud, sieht es ähnlich. Ich zitiere: Da wurde auf einmal die Verletzlichkeit des Staatsapparates deutlich. Die Polizei kann einen Demonstrationsblock auflösen, 10 oder 20 Barrikaden aus dem Weg räumen, aber sie kann nicht 100 oder 500 Fabriken, Werkhallen, Kaufhäuser, Banken und Bahnhöfe räumen und noch weniger die Leute wieder zum Arbeiten bringen. Zitat Ende. Es existieren wenig Chroniken über die Abläufe innerhalb der Betriebe. Die Informationen sind zu widersprüchlich, um daraus allgemeine Schlussfolgerungen ziehen zu können. Auch vermitteln die vorhandenen Flugblätter eher die politischen Positionen der Herausgeberinnen als die Stimmung in den Betrieben selbst. Fest steht, dass in den meisten Fabriken die jungen Arbeiterinnen waren, die die Initiative ergriffen und dass die Besetzungen fast immer spontan erfolgten. Die Gründe sind leicht nachzuvollziehen. Seit 1963 hatte im Vergleich zu anderen Ländern, anderen europäischen Ländern, in Frankreich keine Lohndynamik mehr gegeben. Die Produktivitätssteigerung belief sich von 62 bis 68 auf 35%. Die Kaufkraft stieg nur um 22%. Der Mindestlohn, den jede Fünfte erhielt, wurde in dieser Zeit nur um 5% erhöht. Die Regierung Pompidou übte eine arbeiterfeindliche Politik aus. Aufrechterhaltung niedriger Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, autoritäres Kommando über die Arbeit, Behinderung gewerkschaftlicher Aktivitäten in den Betrieben, Wohnungskrise elitäres Bildungssystem. Nur im öffentlichen Dienst gab es jährlich Lohnerhöhungen. In der Privatwirtschaft wurde das Unternehmertum in seiner unnachsichtigen, antigewerkschaftlichen Haltung gegen die Arbeiterinnen bestärkt. 1968 lebte ein großer Teil der Bevölkerung unter schwierigen Bedingungen. Die 2,6 Millionen Migranten, die ungelernten Arbeitskräfte, die Lehrlinge, die in Rente gegangenen Arbeiterinnen, die 600.000 Landarbeiterinnen und die 500.000 Kleinbäuerinnen. Es existierten auch große soziale Unterschiede innerhalb der Arbeiterschaft. In der Provinz verdiente man, das ist heute nicht viel anders, 50% weniger im Durchschnitt als in Paris. Auch die Arbeitszeit erhöhte sich von 1950 bis 1962 auf bis zu 46 Wochen Arbeitsstunden. Längere Arbeitszeiten sind nicht nur ermüdender, sondern auch gefährlicher. 1968 wurden 2,5 Millionen Arbeitsunfälle bei der Sozialversicherung gemeldet, bei einer arbeitenden Bevölkerung von 6,5 Millionen Menschen. Seit 1966 stieg die Anspannung in den Fabriken. Es kam zu brutalen Auseinandersetzungen, Aussperrungen und Repressionen, Schlägereien mit der Polizei, bei Dassault, Berliet und Jassetta. In diesem Konflikt zeigte die Studentinnenbewegung einen Ausweg, den weder die Gewerkschaften noch die Regierungspolitik bisher angeboten hatten. Ihr Konfliktbewusstsein verdankt die Mai-Bewegung gleichwohl der Arbeiterbewegung und der KPF. Denn man kann sich schwerlich eine revolutionäre Bewegung vorstellen, die sich nicht auf die Arbeiterbewegung bezieht, wenn die Lohnabhängigen 40% der aktiven Bevölkerung ausmachen und die Mehrheit zu den unteren Gehaltsgruppen zählt. Trotz einer Phase des wirtschaftlichen Wachstums war das Jahr 1967 vom Sinken der Kaufkraft geprägt. Zu Beginn des Jahres 68 war die Arbeitslosigkeit viermal höher als 1964, wenn es auch lächerlich klingt im Vergleich zu heute, man zählte 37.000 Arbeitslose. Die Hälfte dieser Arbeitslosen war unter 25 Jahre alt, was die Kampfkraft der neuen Generation nicht wenig beeinflusst haben dürfte. Auch hatten sich die Arbeitsplätze, die für junge Leute in Frage kamen, in den letzten 10 Jahren sehr gewandelt. Jugendliche auf der Suche nach ihrem ersten Job gingen in die Städte. Man kann durchaus von einer Proletarisierung sprechen, denn die meisten Jugendlichen vom Land hatten eine Bildung im Gepäck, die nur selten über den Lehrstoff allgemeiner landwirtschaftlicher Schulen hinausging. 1968 wurden nur 200.000 Ausbildungszeugnisse ausgestellt, während, wie bereits erwähnt, die arbeitende Klasse 40% der Bevölkerung ausmachte. Die Integration in die Städte erwies sich für die Jugendlichen vom Land als extrem schwierig. Zumeist nicht gewerkschaftlich organisiert, wurden sie oft überaus gebeutet und lebten in Arbeiterwohnheimen, wo sie nicht als Erwachsene behandelt wurden. Als diese Jugendlichen sich zu wehren begannen, geschah dies meist auf sehr massive Art und Weise. Sie ergriffen häufig die Initiative bei Streiks und standen während der Ereignisse im Mai und Juni 68 an der Spitze der betrieblichen Auseinandersetzungen. Ich komme jetzt zum dritten Teil, der Generalstreik. Der Generalstreik entstand ohne Aufruf der gewerkschaftlichen Zentralen. Er begann am 14. Mai ganz bescheiden bei WOPI in Lothringen, als 500 Metallarbeiterinnen sich weigerten, die Arbeit wieder aufzunehmen. Nach einem kurzen Treffen hatten sie beschlossen, eine paritätische Einigung für die gesamte Metallindustrie zu fordern, die bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und vor allem niedrigere Akkorde beinhalten sollte. Einen Tag später stimmten sie für einen unbefristeten Streik. Sie blieben nicht lange alleine. Die Arbeitenden im Departement Loire-Atlantique führten seit dem 30. April harte Auseinandersetzungen mit ihren Unternehmern und der Polizei. Ab dem 2. Mai fanden täglich Arbeitsniederlegungen statt, während es im Quartier Latin erst am 6. Mai richtig losging. Die Streikwelle hatte sich von der Peripherie zum Zentrum hin entwickelt. Sie sprang von einer kleinen Fabrik mit 2.000 Arbeiterinnen auf eine große Fabrik mit 36.000 Arbeiterinnen über. Am Abend des 15. Mai begann die Bewegung auf dem größten französischen Betrieb Renault überzugehen. Allerdings nicht in der CGT Bastion Billancourt, sondern in der neueren Filiale Renault Cléon. 300 junge und wütende Arbeiterinnen verließen ihre Fließbänder, begaben sich in die Büros und sperrten dort den Direktor mit 10 leitenden Angestellten ein. Am Werkstor hissen sie die rote Fahne und verkündeten die unbefristete Besetzung der Fabrik. Während des Generalstreiks kam es 8-mal zu einer Festhaltung bzw. kurzen Gefangennahme für Unternehmensleitungen. Am selben Abend treten 2 weitere Unternehmen der Region in den Streik. Am 16. Mai wehten rote Fahnen an den Werkstoren der Fabriken Renault in Flins, in Saint-Douville, in Le Mans und schließlich auch in Bihoncourt. Streik in Bihoncourt ist ein Symbol, denn wie es so schön heißt, wenn Renault niest, bekommt ganz Frankreich Schnupfen. Dadurch gerieten die anderen bestreikten Betriebe zu Unrecht in den Hintergrund. Denn im selben Augenblick hatten bereits 45 Arbeiterinnen, davon 44.000 der Provinz, spontan 50 Fabriken besetzt. Bis zum Abend des 17. Mai waren es vor allem die Arbeitenden aus der Provinz, die Aktionen anführten, und es waren vor allem die jungen Leute, die die Initiative ergriffen. Darunter viele, die eine Lehre hinter sich hatten und dennoch oft als ungelernte Kräfte eingestellt wurden. Sie fühlten sich ausgebeutet, unterdrückt und gewöhnten sich nicht an die harten Arbeitsbedingungen. In dieser ersten Phase des Generalstreiks, vom 14. bis zum 17. Mai, streikten 200.000 Arbeiterinnen ohne konkrete Anweisungen der Gewerkschaftszentrale. Ihre Gegnerinnen waren manchmal nur Symbole. Man sah häufig an den Laternen aufgehängte Puppen, die anonyme Kapitalisten in einer abstrakt gewordenen Gesellschaft darstellen sollten. Die Militanz der ersten Tage des Generalstreiks warf die sozialen Gewohnheiten der letzten 20 Jahre über den Haufen. Das Besondere dieser Bewegung bestand auch darin, dass sich eine Kommunikation zwischen Menschen entwickelte, die keinen Zugang zu Medien und Diskussionen hatten. Die Ereignisse brachten sozial heterogene Gruppen und Individuen zusammen, wobei die Gemeinsamkeiten die Eigenheiten vergessen lassen konnten. Wie zum Beispiel die Klassenzugehörigkeit oder das Alter. Der Mai 68 realisierte unvorhersehbare Bündnisse quer durch alle sozialen Bereiche. In einem Vorort von Elbeuf, das ist in der Normandie, hing ein Transparent, das forderte: Wir wollen besser und würdiger leben, ohne irgendeine konkrete ökonomische Forderung. In Nantes forderten demonstrierende Bäuerinnen gegen den Kapitalismus für eine Revolution der gesamten Gesellschaft. Der Streik weitete sich über die klassischen Industriebetriebe der Metallbranche in die Dienstleistungsunternehmen aus. Forschungslabors, Banken, Versicherungen, ja, sogar Atomkraftwerke und Polizeipräfekturen wurden bestreikt. Es wurde unmöglich, jemanden zu beerdigen. Auch die Bestattungsunternehmen hatten aufgehört, ihrer Tätigkeit nachzugehen. In den ersten beiden Tagen reagierten die Gewerkschaften nicht öffentlich auf die Betriebsbesetzung. Am 15. Mai äußerte sich die CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail, und bekundete ihren Willen, sich mit der Studentinnenbewegung zu verbrüdern. Die CFDT war damals linkssozialdemokratisch geprägt, heute ist sie eher rechter geworden und institutionalisierter. Viele Linksradikale organisierten sich in dieser Gewerkschaft, weil es einfacher war und demokratischer zuging als bei der kommunistischen CGT, die sehr allergisch auf alles reagierte, was sich links von ihr bewegte. Es wurden Delegationen in die besetzte Sorbonne entsandt. In den zu Beginn besetzten Fabriken war häufig die CFDT am einflussreichsten. Ihre Solidarisierung mit den Studentinnen ging so weit, dass die CGT Angst bekam, auf ihrer Linken überholt zu werden. Zumal sie zur Debatte um selbstverwaltete Betriebe oder Arbeiterkontrolle wenig beizusteuern hatte. Bis zum 17. Mai hatte die Arbeiterbasis den Ton angegeben. Ab dem 18. Mai begannen die Gewerkschaftsapparate, die Aktionen zu beeinflussen und zu kanalisieren. Als sie am 18. Mai alle Kräfte vereinten, das heißt, die drei großen Gewerkschaftszentralen, die Lehrergewerkschaft, die Studentinnengewerkschaft und die linksradikalen Gruppen, schafften sie es gemeinsam, das gesamte Land in 5 Tagen lahmzulegen. Die Zahl der Streikenden stieg schnell. Am 18. Mai um die Mittagszeit waren es noch 1 Million, am Abend bereits 2. Nach einer sonntäglichen Pause erreichten die Arbeitsniederlegungen alle Regionen und alle Berufsgruppen. Es waren 4 Millionen am Montagabend, am Dienstag 6 bis 7, am Mittwoch, den 22. Mai 8 und einen Tag später 9 Millionen Streikende von 6,5 Millionen Lohnabhängigen. Vom 23. Mai bis zum 2. Juni glichen die neuen Arbeitsniederlegungen die Arbeitsaufnahmen wieder aus. Der Streik hatte sich auf diesem Rekordniveau stabilisiert. Er konnte nur sehr langsam und keinesfalls problemlos abgebrochen werden. Die massiven Streiks waren auch Streiks von langer Dauer. 10 Tage blieben sie auf einem Rekordniveau von mehr als 4 Millionen Streikenden. Die ökonomische Aktivität des Landes blieb über einen Monat paralysiert. Als der Streik noch nicht das ganze Land ergriffen hatte, war er radikaler. Doch langsam begannen sich die Forderungen zu vereinheitlichen, Verhandlungen wurden aufgenommen und viele entfernten sich von ihren radikalen Positionen. Die festgehaltenen leitenden Angestellten wurden freigelassen, die blau-rot-weiße Fahne ersetzte die rote und die an den Laternen aufgehängten Puppen wurden wieder abgenommen. Nach der Hochphase des Streiks, dem Rückzug der Gewerkschaftszentralen und der Spaltung der Bewegung, radikalisierte er sich von neuem und bediente sich der gleichen Formen und Symbole wie zu Beginn. Doch hatten die Fabrikbesetzerinnen und Streikenden es nur noch mit Attentaten rechtsradikaler und diffuser antikommunistischer Kommandos zu tun, die Molotow-Cocktails vor besetzten Fabriken explodieren ließen und Streikende, wenn sie einzeln erwischt wurden, brutal zusammenschlugen oder nachts durch Arbeiterviertel marodierten. Gleichwohl bildeten vom 18. Juni bis zum 16. Juli einige besetzte Fabriken und Universitäten echte Widerstandsbastionen gegen die Rückkehr zur Normalität. Interessant für den Mentalitätswechsel der Streikenden ist auch der sich verändernde Alltag während des Generalstreiks. In den ersten Stunden der Besetzungen bildeten sich Streikposten. Während es sich in der Metallbranche hauptsächlich um Männer handelte, waren es in der Elektro- und Textilbranche Frauen. Die Streikposten wurden im Schichtbetrieb bewacht. Um 13 Uhr erfolgte jeweils die Ablösung. Von Anfang an bestand ein Problem mit der Nahrungsversorgung, der ja wirklich alles bestreikt wurde. Zunächst wurde Geld gesammelt und mit kleinen Gaskochern wurden notdürftig Mahlzeiten zubereitet. Doch nach einigen Tagen schmeckte es nicht mehr und die Kantinen der besetzten Betriebe wurden als Streiklokale benutzt, in denen nicht nur Essen zubereitet wurde. Im Umkreis vieler Städte suchten Streikende mit Lastwagen nach Nahrungsmitteln bei den Bauern. Am Meer fuhren die Fischer mehrfach aus, um ihren Fang den Streikenden zu schenken. Als nach dem Scheitern der Verhandlungen von Grenell ist der Begriff ist wichtig, weil es waren die großen Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Regierung, der Konflikt sich auszudehnen schien, öffneten die Stadtverwaltungen die Kantinen der Schulen für die Streikenden. Dies ereignete sich vor allem in der Normandie. Über 100 Gebäude der städtischen Verwaltungen im Land wurden besetzt, die rote Fahne wurde gehisst und die kommunalen Aufgaben wurden von dem Zentralkomitee des Streiks übernommen. Nach einer Woche Generalstreik konnte die Stilllegung einer ganzen Stadt zu einem ernsten Problem werden. Um eine bestimmte Grundversorgung aufrechtzuerhalten, sprangen die Streikkomitees in die Bresche. Sie waren von ihrem Selbstverständnis her eine vorübergehende Struktur. Sie hatten nicht die Absicht, die Verwaltungen auf Dauer zu ersetzen. Doch vom 24. bis zum 30. Mai waren sie de facto eine bestehende Gegenmacht. In den meisten Fällen war es das Streikkomitee der größten Fabrik vor Ort, das diese Aufgaben übernahm. In Besançon bildeten die militanten Arbeiterinnen der Rodia Setta gemeinsam mit den Literaturstudentinnen das Komitee. In Pontalier setzte es sich aus Gewerkschaftern der drei Zentralen zusammen. In Perpignan war es die Gewerkschafterin mit Vertreterinnen der Schülerinnenkomitees. In Nantes Studentinnen, Bäuerinnen, Lehrer und Arbeiterinnen. In Nantes sprach man damals von einem Sowjet, was nicht ganz richtig war, da es sich um ein Gewerkschaftskomitee handelte. Überall kümmerten sich diese Komitees zunächst um ökonomische Aufgaben, das heißt Essen und medizinische Versorgung. In den letzten Wochen des Streiks gerieten die finanziellen Probleme in den Vordergrund. Tausende von Sammlungen wurden improvisiert, auf den Märkten, auf der Straße, in den Unis. Die Solidarität war groß und reichte weit, doch musste in dem einen oder anderen Fall auch die Stadtverwaltung einspringen. Essensmarken waren im Umlauf. Es wurde auch kein Geld mehr gedruckt, die Druckereien waren besetzt, die Banque de France geschlossen. Eine frankreichweite Struktur von Räten, wie es die Studentinnenbewegung forderte, kam allerdings nicht zustande. Doch betrachtete die radikale Linke die Streikkomitees als eine embryonale Form der Doppelherrschaft. Die Schülerinnenkomitees spielten dabei die entscheidende Rolle. Sie existierten seit circa einem Jahr und organisierten die unterschiedlichsten Linksradikalen. Die Aktionskomitees verließen bald den schulischen und universitären Rahmen und gründeten ab dem 20. Mai Betriebs- und Kiezgruppen. Am 19. Mai gab es davon 148, am 25. Mai bereits 400. Für die meisten Aktivistinnen dieser Zeit repräsentierten die Comité d'Action schlicht und einfach eine revolutionäre Avantgarde. Sie planten, sich über das Land auszubreiten, Situationen der Gegenmacht herbeizuführen und somit den Sozialismus auf die Tagesordnung zu setzen. Die interne Demokratie und die politische Unabhängigkeit verunmöglichten einerseits die Gründung einer zentralen Organisation, waren andererseits aber die Voraussetzung ihrer subversiven Haltung. Man war sich darüber einig, das Modell einer politischen Partei grundsätzlich abzulehnen. weshalb es auch nicht zu einer landesweiten Organisation kam. Darüber hinaus begannen sich die unterschiedlichen Gruppen über Strategie und Taktik zu zanken. Also zum Beispiel über die Beteiligung von Politikern wie Mendes Frans und Gewerkschaftsfunktionären wie André Barjonet, der die CGT verlassen hatte und auf einer Großveranstaltung zur Vorbereitung der Revolution aufrief. Am 28. Mai hat sich eine große Anzahl linksradikaler Gruppen versammelt, um eine gemeinsame revolutionäre Gruppierung zu bilden, die nicht zustande kommen sollte. Die Diskussionen dauerten 2 ganze Tage. Am 30. Mai platzte das Ganze, als die PSU, Parti Socialiste Unifié, ankündigte, dass sie sich an den Kommunalwahlen beteiligen werde. Alle anwesenden Gruppen sahen in der generellen Beteiligung an Wahlen einen Verrat. Damit war ein weiteres gemeinsames Projekt der Radikal-Linken gestorben. Diese Spaltung ermöglichte den institutionellen Parteien der Linken wie der Rechten, die Initiative zurückzugewinnen. 6 Tage nach Ausbruch des Streiks erklärte die CGT als erste der Tarifparteien ihre Bereitschaft zu Verhandlungen. Am 22. Mai, dem Eintritt in die Verhandlungen, setzte eine neue Mobilisierungswelle ein, die bewies, dass die Institutionen und Verbände die soziale Bewegung noch nicht aufgesogen und kanalisiert hatten. Gleichwohl begann nach dem 22. Mai die Intervention der politischen Apparate wirksam zu werden. Die Verhandlungsbereitschaft der Gewerkschaften markiert die Trennung zwischen der gewerkschaftlichen und dem politischen Feld. In der Nacht vom 24. auf den 25. Mai kam es zu einer erneuten Barrikadennacht und zur Besetzung der Börse, nicht des Rathauses wie ursprünglich geplant. Die Inbrandsetzung der Börse hat eine rein symbolische Bedeutung. Sie veränderte das bestehende Kräfteverhältnis nicht. Doch gerade deshalb wurde klar, dass die Bewegung keine politische Perspektive hatte, beziehungsweise das Machtvakuum nicht durch sie gefüllt werden konnte. Nur die institutionelle Linke hatte eine Machteroberungsstrategie als Wiederholung der Volksfront von 1936 erwogen. Die revolutionären Ziele einzelner Gruppen sprangen nicht auf die Gesamtbewegung über. Doch weder die kommunistische Kampagne für eine demokratische Volksfrontregierung, das heißt für eine Einheit der traditionellen Linken unter ihrer Führung, noch die Initiativen von Mitterrand und Mendes France waren politischer Ausdruck der Bewegung. Denn die Bewegung hatte keine politischen Ziele. Sie war eine soziale Kraft, die die Macht nicht übernehmen wollte, gleichwohl aber die bestehende in Frage stellte. Daniel Cohn-Bendit formulierte es so: Es stimmt, dass sie überhaupt keine Kapazitäten hatten, die Macht zu übernehmen. Was sollte das sein? Die Radiosender besetzen oder die Ministerien? Es handelte sich um eine soziale Bewegung, die die Gesellschaft verändern wollte und keinerlei Idee hatte, was es heißen sollte, die Institutionen zu übernehmen. Zitat Ende. Diese Bewegung hatte die politische Hegemonie der institutionellen Linken zwar in Frage gestellt, allerdings ohne ihr etwas Dauerhaftes entgegensetzen zu können. Diese Gefährdung ihrer politischen Hegemonie über die Arbeiterbewegung betraf vor allem die KPF und die CGT. Nicht unmittelbar im Mai, als sie es schafften, diese Hegemonie wiederherzustellen, aber langfristig. Mai 68 war der Anfang vom Ende der KPF. Die politischen Kräfte begannen sich neu zu verteilen. Diese Tatsache stellt ein historisches Novum dar. Zusammenfassend kann man Frau feststellen, dass eine der Folgen von 68 die Aufsplitterung der politischen Identitäten war. Der Mai 68 war das Ende der Arbeiterbewegung als alleiniger historischer Kraft einer gesellschaftlichen Veränderung. Ihre Vertretungen hatten sich nicht mehr als Motor des Klassenkampfes, sondern als konservative Kraft erwiesen. Von nun an wird sich das Denken von Widerstand nicht mehr normativ auf eine soziale Klasse und ihre historische Mission beschränken. Die Negation der bestehenden Gesellschaft durch die Studentinnen und einen Teil der Arbeiterinnenbewegung führte nicht zu einem organisierten Kampf für eine neue. Geboren in der Revolte, beendet in der Verweigerung, war der Mai das wachsende und abebende Unterfangen einer revolutionären Hoffnung. Nach der ersten Streikwoche war klar, dass die gaullistische Regierung und, wie es schien, auch das kapitalistische System bedroht waren. Es schien auch klar, dass die Bewegung zurückweichen würde, wenn sie sich politisch nicht radikalisierte. Die 2 wichtigsten politischen Kräfte der französischen Gesellschaft, die gaullistische Macht und die kommunistische Partei, konnten in ihrer abwartenden Taktik nicht ewig verharren. Die erste wirklich politische Maßnahme der Krise war der gemeinsame Versuch von Regierung und KPF zu verhindern, dass die Bewegung ihren institutionellen Rahmen verließ. So wurde von der Regierung das Referendum und von den Kommunisten die Eröffnung der gewerkschaftlichen Verhandlungen angeboten. Die fehlenden präzisen Ziele des Kampfes, die fehlende Verallgemeinerung der revolutionären Ambitionen erlaubte, den großen Organisationen wieder eigene Wege zu gehen und der Staatsmacht Stärke zu zeigen. Doch wurden die ersten Ergebnisse der Verhandlungen von der Arbeiterbastion Renault abgelehnt und der Streik weitete sich aus. Die soziale Krise erwies sich als nicht lösbar durch die traditionellen Instrumente des Interessenausgleichs. Die Vereinbarungen von Renel von diesen gewerkschaftlichen Verhandlungen sind gleichwohl beachtlich gemessen an einer linearen Verbesserung von Lebens- und Arbeitsverhältnissen in den drei goldenen Jahrzehnten. Der Mindestlohn sollte am 1. Juni von 2,22 Franc auf 3 Franc pro Stunde erhöht werden. Die Löhne in der privaten Wirtschaft vom 1. Juni um 7% und am 1. Oktober um weitere 3%, macht 10%. Es gab einen Vorschlag zur Verkürzung der Arbeitszeit, eine sofortige Senkung der Selbstbeteiligung bei der medizinischen Versorgung von 30% auf 25%, die Erstattung der Streiktage und eine Zusage der Regierung, ein Gesetz über die Ausübung der gewerkschaftlichen Rechte im Betrieb abstimmen zu lassen. Dem Gesetz über gewerkschaftliche Aktivitäten im Betrieb wurde am 5. Dezember 1968 zugestimmt. Doch die politisierte Arbeiteropposition lehnte die Vereinbarungen ab und damit eine neue Krisenphase aus. Le Monde schrieb am 28. Mai 1968: Wenn der Abschluss der Verhandlungen von Grenelle nicht dazu dient, den sozialen Konflikt zu lösen, von der Basis nicht akzeptiert wird, dann kann es passieren, dass Frankreich ein Klima der Gewalt und des Aufruhrs von einer nationalen Krise in eine revolutionäre Situation gerät. Die Staatsmacht schreckte vor einem Bürgerkrieg zurück, auch wenn Pompidou gewaltsame Auseinandersetzungen um die Macht nicht mehr ausschloss. Die Gewerkschaften begannen Sektor für Sektor zu verhandeln. Der Teil des Landes, der nicht in die Ereignisse verstrickt war, nahm sein normales Leben wieder auf. Das Pfingstwochenende von 68 veranlasste tausende Franzosen dazu, aufs Land zu fahren. Die Konsumgesellschaft nahm ihre Revanche. Der Rhythmus der Gewohnheiten saugte die Bewegung auf. Gleichwohl waren die Streiks und Besetzungen in vielen Betrieben keineswegs am Ende. Sie konnten nur mit größter Gewalt aufgebrochen werden. Dennoch führte der größte Streik in der Geschichte Frankreichs nicht zu einem Regimewechsel, sondern nur zu einer Umstrukturierung des politischen Feldes. Demobilisierungsprozesse, die in der Regel weniger Aufmerksamkeit auf sich ziehen als Mobilisierungsprozesse, wurden im Falle des Mai 68 durch die Zurückgewinnung der Handlungsinitiative seitens der Regierung eingeleitet. Die Phase des Rückzugs geschah konfus, in Chaos und Bitterkeit. Genau in dieser Phase teilte die Staatsmacht ihre härtesten Schläge aus. Die Großdemonstration vom 24. Mai mit der Forderung, weder Mitterrand noch de Gaulle, mündete in einen nächtlichen Aufstand, der zum Brand der Börse führte. Der brutale Polizeieinsatz, der wieder Krankenwagen durchließ, Verletzte in den Straßenkramen verfrachtete, auch vor polizeilichen Übergriffen auf Krankenschwestern und Journalistinnen nicht zurückschreckte, war eine Art großes Finale der Bewegung, auf deren Barrikaden die politischen Taktiken von Mitterrand und Mendes-France wenig Einfluss hatten. Am 30. Mai fand die Großdemonstration der Staatsmacht statt, die alles in den Schatten zu stellen schien, was sich bis dahin in Mobilisierungen gezeigt hatte. 8 Wochen hatten genügt, um die 5. Republik an den Abgrund zu trennen. Doch die Partei der Angst, wie sie von ihren Gegnern genannt wurde, hatte wieder gewonnen. Ab dem 6. Juni wollten die Gewerkschaftsfunktionäre den Streik um jeden Preis beenden. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni besetzten die Ordnungskräfte die Renault-Fabrik von Flins und schlossen die Besetzerinnen aus. Im selben Moment machte die Betriebsleitung Druck, vor allem auf die Migranten, die Arbeit wieder aufzunehmen. Die Schlacht um Flins dauerte 4 Tage und kostete Gilles Totin, einem Gymnasiasten und Mitglied in einer maoistischen Gruppe, das Leben. Die Unternehmensleitung wollte mit der Räumung ein Exempel statuieren, um die Streikfront zu brechen. In den Peugeot-Werken in Sochaux erlangten dagegen die Besetzerinnen einen militärischen Sieg über die Ordnungskräfte. In Nantes-Saint-Nazaire nahm der betriebliche Widerstand aufständische Züge an. Vom 7. bis zum 13. Juni fanden in vielen Städten Frankreichs regelrechte Straßenschlachten zwischen Arbeiterinnen und Polizei statt. Noch 10 Tage nach der Rede de Gaulle und der Demonstration der Staatsmacht vom 30. Mai gab es mehr Streikende als in den besten Momenten der Volksfront. Nach dem 17. Juni weigerten sich noch immer 300.000 Kompromisslose, bedingungslos zu kapitulieren. Deshalb ist Mai 68 auch eine falsche zeitliche Eingrenzung. Denn auf sozialer Ebene war der Monat Juni der dramatischere. Tausende von Beschäftigten ohne klare Perspektiven sahen sich eines Sieges oder neuen Lebens beraubt, auf das sie zu Recht oder zu Unrecht gehofft und für das sie sich eingesetzt haben. Der Streik kehrte wieder zu seinen radikalen Anfängen zurück, bevor sich die Gewerkschaftszentralen an ihm beteiligt hatten. Wie zu Beginn ergriff die Basis wieder die Initiative. Trotz der Verurteilung der Gewerkschaften begannen die Arbeiterinnen wieder, ihre Unternehmer und leitenden Angestellten festzuhalten und einzusperren. Der betriebliche Widerstand hatte sich nun gegen die Aggression der radikalen Rechten, des Werkschutzes und der Bereitschaftspolizei zu verteidigen. Wenn der Generalstreik langsam abstarb, versuchten einige entschlossene lokale oder betriebliche Vorteile herauszuschlagen, weil sie von den Grenell-Verhandlungen nichts hielten. Die Streiks Ende Juni, genau wie die Anfang Mai, brachten eine radikale, ja manchmal revolutionär angestellte Minderheit unter den Streikenden zum Vorschein. In der Nacht vom 6. Juni wurde die letzte Schlacht im Quartier Latin geschlagen. Die Regierung besetzte die Sorbonne und verbot die radikale Linke. Man könnte darin das symbolische Ende der Studentinnenbewegung erkennen, die früher einbrach als die Arbeiterinnenbewegung. Michel Winnock schätzt den Zeitpunkt ähnlich ein. Die Revolution hat nicht stattgefunden, die Normalisierung läuft. Die KPF ließ verlauten, wir sind stolz darauf, der Arbeiterklasse die Farben Frankreichs zurückgegeben zu haben. Lucio Magri, italienischer Linkskommunist, damals Dissident der Kommunistischen Partei Italiens und später Redakteur bei Il Manifesto, zieht ein anderes Fazit. Es handelte sich um eine grundlegende Erschütterung der Gesellschaft, eine Erfahrung von Millionen Menschen, die ihre Denkweise und ihr Verhältnis zur Gesellschaft veränderte. Eine Erfahrung, die sie ihre Unzufriedenheit politisch ausdrücken ließ und ihnen die Stärke und befreiende Kraft des Kampfes vermittelt hatte. Die Reaktivierung einer antikapitalistischen Kultur innerhalb der französischen Arbeiterbewegung hatte die Restrukturierung der Ökonomie eine Weile aufhalten können. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die französische Gesellschaft direkt nach den Ereignissen zu einer starken polizeilichen Repression gegen Linke geprägt war, die sich durchaus mit dem Vorgehen der Polizei während des Algerienkrieges vergleichen lässt. Eingeleitet durch das am 12. Juni 68 verkündete Verbot aller linksradikalen Gruppen, begann von Seiten der Polizei eine Eskalation der Gewalt, die sich in Übergriffen auf reale oder vermeintliche Vertreterinnen der Bewegung Ausdruck verlieh. Genannt sei der Überfall auf Christian Riss am 23. Juli 1971, Mitbegründer der UGCML, einer maoistischen Gruppe, der inmitten von Paris von zwei Polizisten überfallen wurde, wobei ihm einer in die Brust schoss. Riss lag eine halbe Stunde auf der Straße, bis ein Rettungswagen kam. Das Vorgehen der Polizei legalisierte sich durch das Gesetz Anti-Casseur, das von der Nationalversammlung am 30. April 1970 verabschiedet wurde. Dieses Gesetz erlaubte es, relativ willkürlich Menschen festzunehmen und mit äußerster Brutalität zu behandeln. Die Staatsmacht hatte vor, den 68 erstandenen oder erstarkten Linksradikalismus aus dem öffentlichen Leben Frankreichs zu entfernen, was ja mit dem Mittel der Repression zum zweiten Mal nicht gelingen sollte. Die Solidarisierung der Öffentlichkeit gegen Repression funktionierte nach wie vor. Eine eindringliche Demonstration dafür war die Beerdigung des jungen Arbeiters Pierre Auvernet am 4. März 1972, der vom Werkschutz der Renault-Werke erschossen wurde. Außer der KPF waren alle da. Es waren 200.000. Die Sozialistische Partei schickte eine Delegation. Prominente wie Jean-Paul Sartre, Simone Signoret und Jean Fonda nahmen daran teil. Kurz danach veröffentlichte Le Figaro, eine konservative Tageszeitung, eine Erhebung, deren Ergebnis alles andere als die von Masselin, dem damaligen Innenminister, einem ehemaligen Rechtsradikalen, angestrebte Isolierung der radikalen Linken deutlich machte. 53% aller befragten Jugendlichen empfanden Sympathie für diejenigen, die die aktuelle Gesellschaft in Frage stellen. Die radikale Linke blieb insgesamt trotz ihrer Zersplitterung weder marginalisiert, noch wurde sie von der Gesamtbevölkerung abgelehnt. Im Gegenteil, sie ist bis heute eine politische Kraft geblieben. Ich komme jetzt zum letzten Teil, zur vierten Bilanz und Interpretation der Ereignisse. Wie sind nun die Mai-Ereignisse zu interpretieren und zu bewerten? Es handelt sich in Teilen um eine klassische revolutionäre Bewegung, doch nicht um eine Revolution. Die Akteurinnen engagierten sich einerseits in einer spontaneistischen, libertären Strömung, die schwach politisiert war, modernistisch und individualistisch und ohne konkretes politisches Projekt, und bestanden andererseits aus professionellen Linksradikalen, die aus der Krise der Kommunistischen Partei, der katholischen Jugend gelernt hatten. Diese beiden Strömungen kamen zusammen und brachten wiederum neue Strömungen hervor. Zwar war der Mai 68 keine Generalprobe für die Revolution, doch wurden neue Widerstandsbereiche erschlossen. 9 Millionen Menschen hatten gezeigt, dass sie ihr Leben verändern wollten. Die staatliche Unterdrückung der Mobilisierungen erntete Gewalt und hatte die Radikalisierung der Bewegung zur Folge. Die Bewegung hat die politische Rolle der Gewalt wiederentdeckt und setzte sie dosiert für ihre politischen Ziele ein. Nicht überall hatten die Institutionen des Staates aufgehört zu funktionieren. Es gab 12 Tote, von ihnen starben 5 während militanter Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Streitenden. Die Milieus der radikalen Rechten hatten Szenarien eines Bürgerkriegs entwickelt. 3 Tageszeitungen veröffentlichten 1974 Unterlagen, denen zufolge 68 geplant war, Aktivistinnen der Linken in Stadien zu internieren. Der Geheimdienst habe der rechtsradikalen Gruppe SAK die Daten von 52.000 Personen zukommen lassen. Kommandos von jeweils 5 bis 10 Männern hätten diese Personen zu Hause abholen und dorthin bringen sollen. Die geplante Aktion erinnert sowohl an die Razzien des Vichy-Regimes im Velodrom d'Hiver, zur Deportation der französischen Jüdinnen in die Vernichtungslager führte, auch als an das Szenario des chilenischen Militärputsches von 1973. Die Aktion war für den 24. Mai vorgesehen, wurde aber um 24 Stunden verschoben. Am 29. Mai wurde sie abgeblasen, da der Staatsapparat eigene Initiativen ergriffen hatte, um der Bewegung entgegenzutreten. Der Staat betrachtete die bewaffnete Repression während der Ereignisse nur als letztes Mittel. Die Fallschirmjäger hatten Befehl, um jeden Preis den Élysée-Palast und das Hotel Matignon zu verteidigen. Gegenüber einer bewaffneten und radikalen Rechten besaß die radikale Linke nur einige alte Gewehre und die institutionelle Linke verfügte über gar keine bewaffneten Einheiten. Die streikenden Arbeiterinnen dagegen waren innerhalb einer Woche in der Lage, die gesamte Ökonomie des Landes in ihre Hände zu nehmen. Der definitive Bruch in der französischen Gesellschaft sollte dennoch nicht stattfinden. Der unanfechtbare Erfolg des Mai 68 liegt vor allem auf der Ebene der Subjekte und der Diskurse, weil er es geschafft hat, die Idee eines individuellen und kollektiven Widerstandes auf jeder gesellschaftlichen Ebene wiederzubeleben. Er hat die Herrschaft entmythologisiert und die Möglichkeit einer weiteren neuen Revolte eröffnet, auch wenn sie bis heute nicht stattgefunden hat. In den Jahren 1969 bis 1973 erschienen die linksradikalen Gruppen als die wichtigsten Repräsentantinnen des Mai und ihre pure Existenz als Garant eines möglichen 9. Mai. Der tiefere Sinn der Ereignisse bestand auch darin, das Subjekt wieder als Zentrum, als Befreites erleben zu wollen. Die Lebenswege, die aus diesen Ereignissen hervorgingen, waren in einer anderen Zeit sicher anders verlaufen. Die Stärke und die Wucht der Ereignisse bestand in der Verbindung der intellektuellen Rebellion und dem Kampf der Arbeiterinnen. Anders ausgedrückt, im Mai artikulierte sie eine politische Subjektivität als Beziehung, das heißt kollektiv. Sie bestand in alltäglicher gemeinsamer Erfahrung, geteilten Hoffnungen, mehr oder weniger geglückten Begegnungen, Sitzungen, Enttäuschungen und Desillusionierungen. International waren die Ereignisse die kubanische Revolution, den Tod von Ernesto Che Guevara, die Befreiungskämpfe in Indochina und die chinesische Kulturrevolution eingebettet. All diese Bedingungen machten aus dem Mai 68 ein politisches Ereignis, einen Kristallationspunkt der Möglichkeiten, die in der Unentschlossenheit des Moments lagen. Der Mai 68 war auch der Beginn der Krise der traditionellen Arbeiterbewegung und der Anfang vom Ende der Hegemonie der KPF. Insofern ist festzustellen, dass eine der Folgen von 68 die Aufsplitterung der politischen Identitäten war. Zitat: Auf der Linken entstanden zahlreiche Gruppen links von der KPF, die dazu beitrugen, die kommunistische Vorherrschaft zu untergraben. Auf der Rechten begann der Gaullismus schnell sich auseinanderzuentwickeln. Die Ereignisse des Mai 68, wie die Rebellion bereits während des Mai 68 genannt wurde, sind mit keinen anderen Ereignissen vergleichbar und hatten sich danach in dieser Form auch nicht mehr reproduziert. Sie dauerten bis Ende Juni und hinterließen bei den Beteiligten eine starke und emotional geprägte Erinnerung. Die Bewegung stellt die traditionelle Politik und damit auch die Politik der institutionellen Linken in Frage. Die Quintessenz der zahlreichen Literatur darüber besteht in der Einsicht, dass die Bedeutung der Ereignisse multipel und widersprüchlich, nicht eindimensional zu fassen ist. Die Revolte war aber nicht nur in die Zukunft gerichtet, sondern thematisierte zum ersten Mal eine in Frankreich unverarbeitete Vergangenheit, die die offizielle Geschichtsschreibung ignorierte, wie die Repression gegen die Arbeiterbewegung, die kolonialen Kriege und die Kollaboration. Noch 1971 durfte der Film von Marcel Ophüls Le Chagrin et la Pitié, die Trauer und das Mitleid, vom französischen Fernsehen nicht ausgestrahlt werden. 30 Jahre nach dem Krieg wurde das Wort Kollaboration im französischen Fernsehen nicht ausgesprochen. Die zentralen Angriffsflächen der Revolte, der Gaullismus und der Parteikommunismus, bestätigten die These der Thematisierung der unverarbeiteten Vergangenheit. De Gaulle hatte es geschafft, die sehr heterogene Resistance unter einen Hut zu bringen und einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Doch es war nicht allein die Vichy-Vergangenheit, die Bewegung des Mai thematisierte. Auch der Algerienkrieg spielte eine Rolle. Dass der Algerienkrieg heute zum Thema der staatlichen Erinnerungskultur geworden ist, ist ein verspätes Ergebnis des Mai 68. Der Mai entsprach nicht nur in diesem Punkt keinem bislang bekannten Schema. Der bereits zitierte damalige Polizeipräfekt von Paris, Maurice Grimaud, beschreibt das, was vom Mai 68 übrig blieb, folgendermaßen. Die Krüppchen hatten versucht, Goliath herauszufordern. Sie dachten, sie befänden sich am Vorabend der Revolution. Dann erwachten sie in einem unglaublich konservativen Frankreich. Doch die Ideen des Mai bewegen sich unterirdisch weiter fort, genau wie der marxische Maulwurf. Man sah ihn, ein unermüdlicher Schnüffler, unregelmäßig und unvorhersehbar immer wieder auftauchen, in den Werkhallen, in den Gerichtssälen oder in den Kasernen. Es scheint, als ob alles von vorne beginne. Der Mai war auch Teil eines politischen Zyklus für die Entstehung der Frauen- und der Schwulenbewegung, der Schülerinnenbewegung, der Ökobewegung, der Streiks bei der Uhrenfabrik Lipp und der Mobilisierung gegen Lassac. Schließlich haben die Mai-Bewegung vor allem aber die Streiks zur Stärkung der gewerkschaftlichen Rechte in den Betrieben geführt. Die Auflösung der linksradikalen Gruppen im Juni 68 bestimmte im Nachhinein ihre entscheidende Rolle für die Ereignisse. Ihr Verbot bekräftigte ihren Einfluss innerhalb der politischen Jugendlichen. So der Historiker Le Goff noch 1998. Die linksradikalen Gruppen rationalisierten die Jugendrevolte und integrierten sie in philosophische und politische Konzepte, die weiterhin faszinieren. Sie zeigten eine Möglichkeit, die existenzialistisch und politisch war. Für die meisten der Studenten und Schüler, die von den Ereignissen beeindruckt waren, ist die Rückkehr des Mai eine Selbstverständlichkeit. Die Ereignisse des Mai haben deutlich gemacht, dass die Suche nach dem Lebensglück von nun an im Zentrum jeder Revolte und Revolution stehen muss. Der Kapitalismus wurde während dieser Ereignisse zum ersten Mal gemäß einem libidinösen und libertären Prinzip, das heißt von einem individualistischen Standpunkt aus, kritisiert. Die Ereignisse des Mai haben einen neuen Individualismus begründet und dem Subjekt eine bis dahin nie zugeschriebene zentrale Bedeutung verliehen. Das Aufbegehren des Subjektes hat seine Individualität gegen die Norm behaupten können. Durch den Möglichkeitsraum, den der Mai 68 erschlossen hat, wurde ein Versprechen von Befreiung und Emanzipation gegeben, das keine reale Gesellschaftsveränderung zur Folge hatte, die dieses Versprechen hätte einlösen können. Doch das desintegrierte und beschädigte Ich der folgenden Jahrzehnte als desintegriertes und beschädigtes überhaupt erkennen zu können, ist ebenfalls ein Erkenntnisprozess, den der Mai 68 erst ermöglicht hat. Die Stärkung der Individualität während der Ereignisse und danach ist vor allem ein Ergebnis des kulturellen Linksradikalismus. Dieser Individualismus überlegte die politische Niederlage, denn der revolutionäre Impetus ohne Rückbindung an kollektiven Träger brachte einen kollektiven Individualismus hervor, der die subjektive Emanzipation mit der politischen, sozialen, kulturellen nicht verknüpfen konnte. Bis zu einem gewissen Grad konnte die Aufbruchsstimmung nur durch Individuen, das heißt Beteiligte, die durch die Ereignisse geprägt waren, überleben, da die Bewegung trotz ihrer damaligen Erfolge recht schnell die Handlungsinitiative verloren hatte. Die Neue Linke vermochte sich als Bewegung gegen die etablierten Parteien und Organisationen durchzusetzen. Doch am Ende wurde sie von der alten Linken besiegt. Mobilisierung durch Aktion ist stets nur ein kurzfristig aufrechtzuerhaltender Prozess. Permanente Mobilisierung ohne Stabilisierung der mobilisierten Ressourcen unmöglich. Die Mitterrand-Jahre verstärkten den Bruch zwischen Linksradikalismus und den unteren Klassen. Dieser Bruch führt auch zu xenophoben und chauvinistischen Reaktionen, die wir heute aus ganz Europa kennen. Der Wandel der 80er Jahre beinhaltet nicht unbedingt das Verschwinden aller Ideen, die von den Linksradikalen entwickelt wurden. Doch er demonstriert das Ende eines bestimmten revolutionären Traumes. Der neue Konformismus affirmiert eine persönliche Autonomie, doch ohne jegliche Referenzen als etwas Absolutes. Der neu erlernte Individualismus entwickelt innerhalb vorgefundener Gesellschaftsstrukturen auf Dauer leider stets auch seine konformistischen Seiten. Doch da die Ereignisse des Mai weder ein geschlossenes System noch eine autoritäre Vision hervorgebracht haben, sondern Ausdruck eines allgemeinen Befreiungsversuches aus geschlossenen Systemen und autoritären Visionen sind, sind sämtliche politischen Felder neu zu besetzen. Vielen Dank für eure Geduld.